6. Detektivarbeit 2. Ja, hallo? Spreche ich mit Herrn Illich? Wer sind Sie? Mit Herrn Dragan Illich? Was wollen Sie? Mein Name ist Zara. Ich habe eine Frage. Gehört Ihnen ein Handy mit dieser Rufnummer? Carsten Zara liest die Zahlen von einem Zettel ab. Was soll das? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Was ist mit dem Handy? Ist was passiert? Nein, keine Sorge, Herr Illich. Ich arbeite für eine Versicherung. Hören Sie mal, ich brauche keine Versicherung. Ich möchte Ihnen nichts verkaufen, Herr Illich. Es geht um einen Unfall. Wir haben von einer Zeugin nur die Handynummer. Ich habe mehrmals versucht, die Frau anzurufen, aber unter dieser Nummer meldet sich niemand. Nun habe ich kontrollieren lassen, wem das Handy gehört, und dabei bin ich auf Sie gekommen, Herr Illich. Es gehört Ihnen doch, oder? Wann war denn dieser Unfall? Vor etwa 2 Monaten. Ach so. Dann habe ich gar nichts damit zu tun. Ich habe das Handy vor über einem Jahr verloren. Sie haben es verloren? Wie ärgerlich. Naja, es war so ein altes Prepaid-Handy. Ich wollte mir sowieso ein neues kaufen. Ach so. Das habe ich dann auch gemacht. Tja, schade. Dann können Sie mir also nicht weiterhelfen? Leider nein. Wissen Sie denn noch, wann und wo Sie das Handy verloren haben? Ja, das war im Leonie-Freibad letztes Jahr. Irgendwann im Juli. Ah, im Leonie-Bad. Gehen Sie da öfter hin? Na klar, es ist mein Lieblingsbad. Wenn das Wetter schön ist, bin ich im Sommer fast jeden Tag dort. Tja, das kann ich gut verstehen, Herr Illich. Ich gehe da auch gerne hin. Die großen Bäume machen so einen angenehmen Schatten. Schatten? Nee, das ist nichts für mich. Ich brauche die Sonne. Ich bin immer am Wasser. Direkt beim Kiosk.